Bin wieder dran, Digga. Verlier den Verstand, Digga. Ja, ich bin wieder dran, Digga. Verlier den Verstand, Digga. Der Sinn des Lebens. Ja. Der Sinn des Lebens. Ja. Gib mir den Sinn. Gib mir den Sinn, Digga. Bin wieder dran, Digga. Verlier den Verstand, Digga. Ja, ich bin wieder dran, Digga. Verlier den Verstand, Digga. Der Sinn des Lebens. Ja. Überschätze mich selbst, ja, verlier den Verstand, Dicker. Chill an der Bar, Dicker, gib mir ein Glas, Dicker. Wie alles doppelt, ficke mit zwei Models, verlier die Kontrolle, gib lieber ne Klolle, Dicker, und ich roll, übertreib meine Rolle, Dicker. Ich dachte, UFO, Dicker, flieg mal nach oben. Mittlerweile, Dicker, lieg ich am Boden. Keiner, der hilft, keine Freunde, denn sie scheißen auf mich. Seh leider keiner, es bleibt wie es ist. Zeit für den nächsten Schritt. Verlier den Verstand, weil ich täglich kiff. Doch ich kann nicht verlieren, nein, ich nehm's nicht hin. Dicker, lass mal trinken, gib mir noch ein Gin. Ja, ich will ertrinken, gib mir noch ein Drink. Dicker, nein, ich mach das hier nicht rundlos. Zu viel Promille, ja, ich werd noch bewusstlos. Ja, yeah. Lass sie reden, ja, wir werden sehen. Ja, ich werd sie quälen, bis sie alle flehen. Ja, ja, ja. Der Gin des Lebens. Ja, der Gin des Lebens. Ja. Lass sie reden, ja, wir werden sehen, ja. Ich werd sie quälen, bis sie alle fliehen. Bin wieder dran, Dicker. Verlier den Verstand, Dicker. Ja, ich bin wieder dran, Dicker. Verlier den Verstand, Dicker. Der Sinn des Lebens. Ja. Der Sinn des Lebens. Ja. Gib mir den Sinn, gib mir den Sinn, Dicker. Bin wieder dran, Dicker. Verlier den Verstand, Dicker. Ja, ich bin wieder dran. Der Sinn des Lebens. Ja. Der Sinn des Lebens. Ja. Ja. Bin wieder Drum, Dicker. Überschätze mich selbst, ja, verlier den Verstand, Dicker. Chill an der Bar, Dicker, gib mir ein Glas, Dicker. Sieh alles doppelt, ficke mit zwei Models, verlier die Kontrolle, gib lieber ne Klolle, Dicker, und ich roll, übertreib meine Rolle, Dicker. Keiner von euch Vögeln weiß, wie es ist. Die ganze Zeit vollgedrückt, zu viel gesippt. Nur ein 4361 und der Rest wird gefickt. Ja, ich dachte, UFO, Dicker, flieg mal davon. Ich rauch lieber Joints, Dicker, nie an der Bon. Ja, du lieferst dein Scheiß und ich liefer dich sonst. Liefer dir Hits, ja, es ist, wie es ist. Sie wollen mich haten, denn ich hab sie gefickt. Nein, ich mach's nicht für dich, nein, ich mach's nicht für dich. Sie machen jetzt Trap, aber raffen es nicht. Keiner von denen hat's begriffen, ja. Keiner von denen hat was drauf. Ich mein, keiner von denen hat's begriffen, ja. Keiner von denen hat was drauf. Bin die ganze Nacht wieder am Flippen. Wenn die Bitches was wollen, geb ich aus. Dicker, lass mal bitte noch ein Kiffen. Ertrage das Leben hier nur noch im Rausch. Ah.